Kundgabe 4483. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.11.1948. Gebet im Geist und in der Wahrheit. Voraussetzung zum Wirken des Geistes. Ihr könnet die Stimme des Geistes in euch nur vernehmen, nachdem ihr euer Herz öffnet, durch inniges Gebet. Und dieses Gebet muss im Geist und in der Wahrheit zu mir gerichtet sein. Ansonsten ich mein Ohr verschließe und ihr vergeblich harret auf göttliche Erleuchtung. Dies ist ein Gesetz, das erfüllt werden muss. Was aber nicht immer erfüllt wurde, wo die Erleuchtung des Geistes erforderlich war, um in der reinen Wahrheit unterwiesen zu werden. Wer als Lehrer oder Leiter verantwortlich ist für die Seelen derer, die er unterweiset, der muss vorerst selbst in der Wahrheit stehen und durch innige Verbindung mit mir das Zuleiten der Wahrheit möglich machen. Er muss wissen, dass ich und die Wahrheit eins sind, dass also die Wahrheit nicht empfangen werden kann ohne mich und dass die Verbindung mit mir zuvor hergestellt werden muss, ansonsten auch die Verbindung mit der Wahrheit nicht erreicht werden kann. Die Verbindung mit mir ist aber vom freien Willen des Menschen abhängig, und dieser muss sich daher von selbst mir zuwenden, was durch inniges Gebet geschieht, durch Gebet im Geist und in der Wahrheit. Wer so betet, der wird auch meine Stimme vernehmen. Dessen Gedanken werden so gelenkt werden, dass sie sich in der Wahrheit bewegen, wenngleich mein Wort ihm nicht tönend vernehmbar ist wegen mangelnder Seelenreife. Denn dieses setzt einen bestimmten Reifegrad voraus, der nicht von allen um die Wahrheit bittenden Menschen erreicht wird. Und darum können auch Menschen, die verstandesmäßig vorgehen, in der Wahrheit stehen, so sie zuvor die innigste Verbindung mit mir hergestellt haben. Jedoch muss auch ihr Lebenswandel meinem Willen entsprechen. Es muss ein Leben in Liebe von ihnen geführt werden, weil sonst mein Wirken an ihnen durch den Geist unmöglich ist. Denn ich, die Liebe und die Wahrheit sind eins. Immer wieder muss euch Menschen dies erklärt werden, dass ihr an den Früchten den Geist der Menschen erkennet und also niemals dem ein rechtes Denken zubilligen könnet, der nicht nach meinem Willen lebt. Und so werdet ihr immer einen Maßstab haben, so ihr die Ausführungen eines Menschen auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen wollet. Wer in der Liebe lebt, mich anerkennt und die Wahrheit sucht, der wird auch in der Wahrheit stehen. Und sein Denken wird recht sein, denn dessen Geist erleuchte ich, auf dass durch ihn die Wahrheit Verbreitung finde. Amen.